zur Unterstützung des erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuches in der TVRK veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der Großmenschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologie-Studiengruppe am 10. September eine gemeinsame Erklärung. Und die italienische Organisation für die Freundschaft mit Korea und seine Unterstützung am 9. September eine Erklärung. Und zur Gratulation zum erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch in der TVRK gab das brasilianische Komitee für Solidarität mit der TVRK am 10. September eine Erklärung ab.